Ein Hauptargument gegen meine Analyse lieferte übrigens seit Erscheinen des Buches nicht die Auseinandersetzung mit seinen Inhalten. Vielmehr erhoben viele muslimische Repräsentanten die Anklage und viele deutsche Beobachter äußerten die wohlmeinende Befürchtung, die von mir vorgetragenen Fakten über die Integrationsmängel muslimischer Migranten würden diese verletzen und so durch die Kränkung ihrer Gefühle ihre Integrationsbereitschaft beeinträchtigen. Außerdem sei die Erörterung dieser Fakten geeignet, Vorurteile in der Mehrheitsgesellschaft zu wecken. Zu Ende gedacht führt diese Denkfigur allerdings zur Forderung, öffentliche Äußerungen generell nicht an ihrem sachlichen Gehalt, sondern an ihren unerwünschten Folgen zu messen. Dies wäre der Sieg eines beliebig zu füllenden subjektiven Begriffs politischer Korrektheit über die Wahrheit. Letztlich liegt in dieser im Kern demokratiefeindlichen Einstellung ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, aber dieses Problem führt über den Rahmen dieses Vorworts hinaus. Angela Merkels Verhalten zu meinem Buch ist das beste Beispiel dafür, wie verbreitet solch eine Einstellung ist. Meine Analysen hatten nie das Ziel, einzelne Menschen zu kränken. Aus meiner Sicht hat jedoch die Kritik, ich würde mit der Diskussion statistischer Indikatoren unzureichender Integration Gefühle verletzen, das Ziel, diese Diskussion moralisch zu delegitimieren und möglichst zu unterbinden. Wenn beruflich erfolgreichen und gut integrierten muslimischen Migranten die Integrationsmängel ihrer Landsleute peinlich sind, so sollten sie in ihrer Volksgruppe für eine Veränderung der Verhaltensweisen werben, anstatt mit dem Finger auf jene zu zeigen, die Probleme aussprechen. Der darin zum Ausdruck kommende Verdrängungsreflex ist politisch und gesellschaftlich eher schädlich. Auch die weit verbreitete Verengung der Rezeption meines Buches auf seine vermeintlich islamkritischen Passagen ist Ausdruck einer Verdrängung. Stefan Weidner zeigt in einer aufschlussreichen Analyse, dass dadurch Kernthesen meines Buches, die mit dem Islam nichts zu tun haben, aus der öffentlichen Diskussion ausgeblendet werden. Weidner schreibt, Zitat, eine der zentralen Behauptungen des Buches besagt, dass in einer sozial durchlässigen, den intelligenten und fleißigen viele Aufstiegsmöglichkeiten bietenden Gesellschaft wie der deutschen, die Unterschicht nach und nach zwangsläufig von den dümmeren und weniger leistungsbereiten gebildet wird. Da laut Sarrazin die Intelligenz vererbbar ist und die Unterschichten mehr Kinder kriegen, weil der Sozialtransfer Kinderreichtum belohnt, verringern sich mit der Zeit logischerweise die Leistungsbereitschaft, Intelligenz und Wettbewerbsfähigkeit der Bevölkerung. Zitat Ende. Wer das Buch nicht gelesen hatte, so Weidner weiter, musste aufgrund der öffentlichen Diskussion annehmen, Zitat, es sei ein Beitrag zur Islamdebatte, während es doch eigentlich das bestehende Sozialstaatsmodell in Frage stellt. Es handelt sich um einen idealtypischen Fall von Verdrängung, der auffälligerweise sowohl bei den Befürwortern wie bei den Gegnern von Sarrazin greift. Denn auch seine Gegner attackieren ihn nun vorwiegend wegen seiner Haltung zum Islam, nicht für die weiterreichenden Thesen zum Sozialstaat. Diese Thesen hätten nämlich das Zeug, unser Selbstverständnis, ja unsere ganze Lebensweise zu erschüttern. Zitat Ende. Ob Letzteres so stimmt, sei hier einmal dahingestellt. Weidners Analyse trifft aber einen richtigen Punkt. Meine Aussagen zur teilweisen Erblichkeit von Intelligenzunterschieden und zur Schichtabhängigkeit der Geburten in Deutschland hatten auch, wie erwähnt, Frank Schirmachers Kritik an meinem Buch beflügelt, und diese Kritik hat er ein Jahr später erneuert. Schirmacher lehnt, wie viele andere, an dieser Stelle meine Fragestellung ab. Das ist sein gutes Recht. Nicht jeder muss sich für alle Fragen interessieren. Doch darf die Ablehnung einer Fragestellung nicht zu einer Palmström-Logik führen, weil, so schließt der Messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Völlig unbestritten und von mir im Bildungskapitel, aber auch an vielen anderen Stellen des Buches betont, ist die kolossale Bildbarkeit des menschlichen Geistes. Richtig ist aber auch, dass man bei jedem Menschen zwischen seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten unterscheiden muss. Die Möglichkeiten werden begrenzt durch sein genetisches Potenzial. Kulturelle Sozialisation, persönliches Temperament, Bildung, Ausbildung und Training entscheiden darüber, wie und in welche Richtung sich seine Fähigkeiten ausbilden. Das Zusammenwirken von Möglichkeiten und Fähigkeiten bestimmt über die beim Menschen gemessene Intelligenz. Dabei ist unbestreitbar und wird auch von Schirmacher und ähnlich argumentierenden Kritikern nicht bestritten, dass die beim Menschen gemessenen Intelligenzunterschiede zu 50-80% erblich, also durch seine genetischen Möglichkeiten bestimmt sind, genotypische Intelligenz, zu 20-50% dagegen Ausfluss von Temperament, Sozialisation, Kultur und Bildung sind, phänotypische Intelligenz. Damit haben wir die erste Ausgangstatsache eines eigentlich recht einfachen Dreisatzes. Die zweite Ausgangstatsache besteht in der empirischen Beobachtung, dass in Deutschland Bildung und Kinderzahl und damit wegen der Intelligenzabhängigkeit des Bildungserfolgs auch Intelligenz und Kinderzahl negativ korrelieren. Dieser Zusammenhang gilt für die autochthone Bevölkerung und ist von Einwanderung ganz unabhängig. Auch sie ist sachlich unbestritten.